Guten Abend und herzlich willkommen aus dem Wiener Konzerthaus. Die Wiener Sängerknaben und ich begrüßen Sie sehr herzlich bei Christmas in Vienna. Ich glaube, ich habe ein paar von euch voriges Jahr gesehen, stimmt das? Wer war schon mit dabei? Ihr seid richtige Profis und Mehr oder minder. Und wieder in der wunderbaren Gala-Uniform. Sehr elegant. Neben euch, den kleinen Stars von Christmas in Vienna, sind heuer natürlich auch wieder große Stars dabei. Weltstars der Opernbühne. Zwei aus Argentinien, José Cura und Bernarda Fink. Eine aus Georgien, Tamar Ivery. Und einer aus Israel, Boaz Daniel. Alle vier wichtige Sänger in den Konzertbühnen und auf den Opernbühnen. Der musikalische Bogen ist weit gespannt. Es geht von uralten Weihnachtsliedern bis zur zeitgenössischen Musik. Er geht über Kontinente von Georgien bis Mexiko, von Kärnten bis Amerika. Und im heurigen Haydn-Jahr macht natürlich Josef Haydn den Anfang. Wir beginnen mit dem wunderbaren Benediktus aus seiner sogenannten Harmoniemesse. Karl-Marc Chichon dirigiert das ORF-Radiosymphonieorchester Wien und die Wiener Singakademie. Ich wünsche Ihnen ein paar besinnliche Minuten mit Christmas in Vienna. Und ich glaube, ihr müsst jetzt zur Arbeit. Alles Gute! Und jetzt stellen sich unsere vier Stars solistisch vor. Sie werden sehen, vier ganz verschiedene Temperamente, wobei jeder auf seine Weise das Publikum packt. Cura immer kämpferisch, fast wie ein Torero. Bernarda Fink zurückhaltend, nobel, und Tama Ivery bezaubert immer wieder mit ihrem reinen Sopran und mit ihrem mädchenhaften Charme. Jetzt mit Mozarts berühmtem Gotteslob. Tama Ivery ist in Georgien geboren worden. Sie hat sehr früh dann von Österreich aus Karriere gemacht und sie lebt jetzt auch in Österreich.

Es grünt eine Hoffnung zur Weihnachtszeit, drinnen im Herzen still, das immer und ewig so schön wie heut Frieden werden will. Und mit diesem Weihnachtslied von Robert Stolz kommen wir zu den wunderschönen alten österreichischen und deutschen Weihnachtsliedern. Die meisten Lieder, die wir heute kennen, sind ja im 18. und 19. Jahrhundert entstanden und hier ein besonders schönes Gloria aus dem Frankreich des 18. Jahrhunderts. dass in dieser heiligen Nacht wir Fahnen im Himmel für Freude uns macht. Das himmlische Licht. Jose Cura brauche ich Ihnen, glaube ich, ja nicht vorzustellen. Er ist heuer das zweite Mal bei Christmas in Vienna stimmlich in blendender Verfassung. Der junge Bariton Boaz Daniel stammt aus Israel. Er lebt seit vielen Jahren in Wien. Er ist seit 11 Jahren Mitglied, Ensemblemitglied der Wiener Staatsoper und hat sich dort ein breites Repertoire aufgebaut. Weiter geht es mit Fortuna Imperatrix Mundi aus den Carmina Burana. Fior d'amore, o mia speranza, Fanny, la speme. cielo, un'aquila guerrera, auda se leva a fuego triunfal, a solo nala del color del cielo. Que me ha dado Dios.